Vi visste naturligt att det var mycket sexualitet med er klitoris. Ungefär så funktionerat. Ge mer die Erregung bei der Frau steigt, umso mehr zieht sich die Klitoris zurück. Das ist eine Art Schutz derselben, weil ihre Empfindsamkeit, Empfindlichkeit steigt.